haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Vertrag. Erster Teil. Meine neue Klientin sah aus, als würde sie sich zweimal täglich die Haare färben. Mir konnte das recht sein, denn wer genug Geld hat, um sich derart rasant zu verändern, der kann sich auch einen Privatdetektiv leisten. Tatsächlich zuckte Frau Altweg nicht mit der Wimper, als ich ihr meinen Tarif nannte. Mein Freund ist spurlos verschwunden. Die Polizei sagte, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Ich mache mir aber Sorgen. Das ist Ihr gutes Recht. Wie heißt Ihr Freund und wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Er heißt Stefan Egli und zuletzt gesehen habe ich ihn vor einer Woche. Und seither ist er verschwunden? Nein, verschwunden ist er erst vor 2 Tagen. Vorher haben wir regelmäßig miteinander telefoniert. Ich bin Modedesignerin und war ein paar Tage in Paris. Sie verkaufen Ihre Klamotten in Paris? Nein, in einem Laden an der Müllhaldenstraße. Klingt nicht gerade nach der Fashionmeile der Stadt. Ist es auch nicht. Ich gebe mir 3 Jahre Zeit. Danach möchte ich den Durchbruch geschafft haben. Mein Vater gibt mir jährlich ein Darlehen. Deshalb kann ich mir regelmäßig Reisen nach Paris, Mailand und New York leisten. Das klingt nicht schlecht. Vielleicht ist Ihr Freund ins Ausland abgehauen. Soll ich schon mal einen Flug für uns zwei buchen? Stefan reist nicht gerne. Er ist ein Gewohnheitstier. Deshalb bin ich mir auch so sicher, dass etwas mit ihm passiert ist. Leben Sie mit ihm zusammen? Die meiste Zeit schon. Er hat aber eine eigene Wohnung. Er bestand immer darauf, obwohl er sich die Wohnung nicht leisten kann. Stefan ist Musiker. Er hat schon über 1 Dutzend Songs für mich geschrieben. Wenn Sie die einzige Käuferin sind, erstaunt es mich nicht, dass Ihr Freund kein Geld hat. Haben Sie einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Ja, aber da ist er nicht. Ich habe nachgeschaut. Schauen und sehen sind 2 verschiedene Dinge. Ich möchte nicht, dass Sie in seine Wohnung gehen. Er mag es nicht, wenn fremde Leute in seinen Sachen herumwühlen. Sie könnten für mich wühlen. Ich würde lediglich sagen, welche Schublade Sie öffnen sollen. Nein, das will ich nicht. Sprechen Sie mit seiner Mutter und seinem Vater. Freunde hat er keine. Er ist völlig auf mich und seine Eltern fixiert. Vielleicht ist das der Grund, weshalb er abhaute. Stefan war und ist glücklich. Das hat er mir jeden Tag am Telefon versichert. Gut, er verdient kaum Geld. Er schlägt sich als Straßenmusiker durch. Er verkleidet sich manchmal als Südamerikaner und spielt in den Trams. Ich sagte ihr, dass mir diese Art von Musiker gehörig auf den Geist gingen. Doch das störte sie nicht groß. Ich nahm den Vorschuss entgegen, sowie ein paar Fotos und die Adressen von Stefan Eglis Eltern. Sie lebten getrennt und schon die Anschriften verrieten, dass die Mutter davon mehr profitiert hatte. Stefan soll verschwunden sein? Seine Freundin befürchtet sogar Schlimmeres. Doris? Ja. Diese Damenschneiderin ist eine ziemlich hysterische Person, viel zu jung für Stefan. Sie nennt sich Fashion Artist. Wahrscheinlich, weil die Kleider, die sie schneidet, höchstens fürs Kunsthaus etwas taugen. Stefan hätte etwas Besseres verdient. Aber auf mich hört er nicht. Er hört sowieso nicht mehr gut. Diese laute Musik schadet dem Gehör. Hat sich Ihr Sohn in den letzten Tagen bei Ihnen gemeldet? Mein Sohn meldet sich alle 2-3 Jahre bei mir. Und dann, wenn er nicht mehr weiter weiß. Sein Vater ihm kein Geld mehr geben kann oder will. Was für ein Verhältnis hat er zu seinem Vater? Sie geben beide mächtig an, trinken viel und arbeiten wenig. Jetzt muss sich sein Vater mit einer jämmerlichen Rente durchschlagen. Ich habe gespart und mich glücklicherweise rechtzeitig scheiden lassen. Frau Egli wusste so wenig über die Gewohnheiten ihres Sohnes, dass es mir ein wenig peinlich wurde, sie danach zu fragen. Dafür wusste sie umso mehr über ihren geschiedenen Mann zu berichten. Gedröhnt mit diesen Informationen besuchte ich Heinz Egli, der in einer feuchten Kellerwohnung lebte. Er hat mich angerufen, vorgestern Abend. Und was wollte er? Er fragte mich, was ich mir wünschen würde, wenn ich 3 Wünsche offen hätte. Das war alles? Mein erster Wunsch wäre, dass Williger, der über mir wohnt, von einem plötzlichen Fieber befallen würde, dass er nach 3-wöchigem Sichtum nicht überlebt. Mein zweiter Wunsch wäre, dass mein Vermieter unter Höllenqualen Williger folgen möge. Und wer sollte für den 3. Wunsch ins Gras beißen? Niemand. Der 3. Wunsch wäre, dass ich 20 Zentimeter größer sein könnte. Ich wollte schon immer wissen, was für ein Gefühl das ist, wenn man so groß ist wie ein Basketballspieler. Haben Sie mit Ihrem Sohn auch noch über etwas anderes gesprochen? Er fragte, ob ich Wünsche hätte, die man mit Geld erfüllen könnte. Und? Haben Sie welche? Es heißt, dass man schon für 100.000 Franken problemlos einen Killer findet. Leider ist die Liste der Leute, die ich nicht mag, so lange, dass ich Bill Gates sein müsste, um all die Killer bezahlen zu können. Hat Ihr Sohn öfter solche seltsamen Fragen gestellt? Normalerweise fragt er nur, wie geht es dir? Kannst du mir die Miete für diesen Monat vorschießen? Soll ich Mutter etwas ausrichten von dir? Und vielleicht noch, begreifst du, weshalb dieser Gölle so erfolgreich ist und meine Songs kein Mensch hören will? Und was haben Sie ihm auf diese Fragen geantwortet? Mir geht es gut, nein, ich kann dir kein Geld geben, deine Mutter und dieser Gölle können mich mal. In meinem Büro telefonierte ich mich durch verschiedene Straßen und Häuser. Ich hörte mir Verwünschungen an, sagte ausdauernd mein Sprüchlein auf, doch Stefan Egli blieb verschwunden. Genau bis um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Seine Mutter hat mich angerufen. Sie war ganz ruhig, hat nicht mal geweint. Sie scheinen auch nicht gerade vor einem Zusammenbruch zu stehen. Ich beherrsche eine Atemtechnik, bei der man ganz ruhig wird, auch wenn man in Todesgefahr schwebt. Jahrelang musste ich mir anhören, dass ich hysterisch bin. Seit ich richtig atme, kann mich nichts mehr aus der Fassung bringen. Auch nicht der Tod Ihres Freundes. Meine Mutter sagte mir, dass man Stefan in der Waschküche gefunden hat. Ermordet? Die Polizei ist sich noch nicht sicher. Was ist los? Die Farbe weicht langsam aus Ihrem Gesicht. Die Atemtechnik hilft nur etwa eine Stunde. Und was soll das werden? Das hält für eine weitere Stunde. Verblüffend. Ich möchte ihn sehen, jetzt gleich. Und wenn er entstellt ist? Besonders schön war er noch nie. Wir betraten das Haus und bahnten uns den Weg an Polizisten und Nachbarn vorbei in die Waschküche. Stefan Egli lag tot neben der Waschmaschine. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Vertrag, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Vertrag, zweiter Teil. Was bisher geschah. Doris Altweg befürchtet, dass ihrem Freund etwas zugestoßen ist. Der erfolglose Musiker hat sich seit 2 Tagen nicht mehr bei ihr gemeldet. Maloney sucht nach Freunden und Bekannten des Mannes, muss aber schon bald feststellen, dass dieser außer zu Doris Altweg kaum regelmäßige Kontakte pflegte. Auch die Mutter weiß nichts über ihren Sohn zu berichten, dass Maloney weiterhelfen könnte. Nur ihr geschiedener Mann hatte am Vorabend einen seltsamen Anruf seines Sohnes erhalten. Dann wird der Musiker tot in der Waschküche eines Mietshauses aufgefunden. Am Tatort roch es nach Weichspüler und einem Deodorant der Marke Beamte im Einsatz. Der Kopf des Toten lag unmittelbar neben einer riesigen Packung Waschpulver. Die rechte Hand des Toten hielt ein rotes Stück Stoff fest. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist von hinten erstochen worden. 2 Stiche, einer in die Lunge, der andere ins Herz. Es scheint, als habe er sich gegen den Angriff wehren wollen. Mit einem Damenslap? Ich stelle mir das so vor. Er ist friedlich in der Waschküche, da nähert sich jemand von hinten und sticht einmal zu. Der Tote will sich wehren. Natürlich war er da noch nicht tot, aber egal. Er greift nach dem nächstbesten Gegenstand und wird ein zweites Mal, diesmal tödlich getroffen. Und dann ist der Tote richtig tot. Was wieder einmal beweist, dass sich Männer nicht an Damenunterwäsche klammern sollten. Er hat die Slips gesammelt. Wie bitte? Ihr Freund war Wäschefetischist. Die Wäsche hat ihn nicht interessiert, aber war ganz wild auf den Geruch von Waschmitteln. Er hat manchmal 3-mal täglich Wäsche gewaschen und er ist mindestens 5-mal täglich in die Waschküche gegangen. Das ist ganz was Neues, Maloney. Das ist wie bei den Allergien. Früher waren die Leute nur auf Pollen allergisch. Heute sind sie auf alles allergisch. Bei den Fetischisten fand man früher nur Wäsche- und Schuhfetischisten. Heute sind sie auf alles scharf. Daran sind die Medien schuld. Auch an den Allergien. Mit jedem zusätzlichen Fernsehkanal entstehen mindestens 3 neue Allergieformen. Wenn Sie wussten, dass Ihr Freund sich oft in der Waschküche aufhält, weshalb haben Sie mir das nicht gesagt? Ich wollte nicht, dass Sie ihn für verrückt halten. Stefan hatte schwierige Jahre hinter sich. Er war in einer psychiatrischen Klinik, weil er sich eine Zeit lang für eine lebende Gitarre hielt. Eine lebende Gitarre? Daran sind auch die Medien schuld. Früher hielten sich die Leute für Napoleon oder Jesus. Egal, Maloney. Wir gehen davon aus, dass der Mann von einer Frau erstochen wurde. Vielleicht sollten wir Frau Altweg nach ihrem Alibi fragen. Ich habe den ganzen Nachmittag telefoniert. Ununterbrochen. Mit Paris, Rom und London. Wir werden Ihre Telefonrechnung überprüfen lassen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, weshalb Sie nicht heulend zusammenbrechen, wie man das so schön im Fernsehen sieht. Sie macht Atemübungen. War's das? Ich muss gleich jemanden in New York anrufen. Jetzt, wo ich weiß, dass Stefan tot ist, ist wenigstens die Unsicherheit weg. Ich brauche Schwarz-Weiß in meinem Leben. Das Leben oder der Tod. Alles, was dazwischen ist, verunsichert mich. Der Polizist erkundigte sich nach dem, was meine Klientin zwischen Leben und Tod ansiedelte. Nach den Ausführungen meiner Klientin gehörte alles dazu, was ihre Gemütslage destabilisieren konnte. Der Tod von Stefan Eggli brachte seine Eltern nach Jahren der gegenseitigen Ignoranz wieder zusammen. Wenn auch nur für ein paar Stunden. In einem solchen Loch kann man leben? Bescheidenheit war nie deine Stärke. Ich genieße es, Geld auszugeben. Du hingegen bist geizig und hochnäsig. Im Gegensatz zu dir könnte ich es mir leisten, Geld auszugeben. Diese Frau ist unerträglich. Unser Sohn ist tot, sie aber möchte auch mich vernichten. Ein besonderer Menschenfreund sind Sie auch nicht, Herr Eggli. Oder haben Sie schon vergessen, wie vielen Mitmenschen Sie den Tod wünschten? Stefan habe ich nie den Tod gewünscht. Ich habe ihn geliebt. Auf meine Art. Ihr war der Einzige, der noch mit dir gesoffen hat. Man sollte der Wahrheit ins Gesicht sehen. Um deiner Wahrheit ins Gesicht zu sehen, müsstest du lediglich in den Spiegel schauen. Dein Geiz und deine Missgunst haben dich alt und hässlich gemacht. Lieber alt und hässlich als alt und arm. In dieser Wohnung riecht es nach Verwesung. Das ist das Cordon Bleu. Ich hatte es verlegt. Ich werde nachher nach ihm suchen. Es muss irgendwo im Schlafzimmer sein. Dein Gehirn schwimmt wahrscheinlich schon im Alkohol. Stefan ist tot. Wir sollten uns vertragen, wenigstens für ein paar Minuten. Stefan war ein Versager wie du. Der Tod ist eine Gnade für ihn. Stefan war kurz davor, reich und glücklich zu werden. Dumme Sprüche. Stefan hatte sich dieses Modepüppchen angelacht. Die ist 20 Jahre jünger als er, hat aber auch nichts im Kopf. Kein Mensch wird je einen Fummel tragen, den sie sich ausdenkt. Stefans eigentliche Liebe galt Nadine. Eine andere Frau. Kennen Sie einen Mann, der sich Nadine nennt? Natürlich eine andere Frau. Er hat ein Kind mit ihr. Ein Kind? Davon weiß ich nichts. Er hat es mir gestanden. Als es ihm nicht gut ging. Vermutlich nach der 18. Flasche Bier. Doris Altweg wusste nichts davon. Niemand wusste etwas davon. Er hat diese Frau geliebt, das hat er mir gesagt. Wenn er sie geliebt hätte, dann hätte er mir davon erzählt. Ein Kind? Da ist man Großmutter und weiß nichts davon. Ja, du hättest ihm nur Vorwürfe gemacht. Die mache ich ihm auch jetzt noch. Keine feste Arbeit, ein Alkoholproblem und dann auch noch Vater werden. Man hätte Stefan entmündigen sollen. Die Frauen sollten vor solchen Männern geschützt werden. Ich weiß, wovon ich rede. Du warst es, die mich damals verführt hat. Nicht genug kriegen konntest du von mir. Mindestens 3-mal täglich wollte sie. Kein Wunder, dass ich im Beruf nicht weiterkam. Ich habe all meine Energien bei ihr gelassen. Ich glaube nicht, dass dein Selbstmitleid hilft, den Mord an Stefan aufzuklären. Aber die Adresse dieser Nadine könnte Wunder bewirken. Nadine Fessler. Sie wohnt an der Kiesbettstraße. Unser Enkel heißt Emanuel und ist 5 Jahre alt. Vermutlich trinkt und raucht er schon. Als ich am Nachmittag die Wohnung von Nadine Fessler betrat, roch es nicht nach Rauch und es waren auch keine Kinder zu sehen. Aus einem der Zimmer vernahm man die Laute eines Kleinkindes. Frau Fessler blieb ruhig, auch als ich ihr vom Hinschied ihres Freundes berichtete. Sein Vater hat mich angerufen. Natürlich war ich zuerst geschockt. Aber wenn man 4 Kinder von verschiedenen Männern hat, muss man damit rechnen, dass früher oder später einer der Männer stirbt. Männer sind nicht besonders lebensfähig. Vor allem dann nicht, wenn man sie mit einem Messer traktiert. Eine Freundin von mir wurde vor 3 Jahren niedergestochen. 12 Messerstiche. Sie hat überlebt. Wie oft wurde auf Stefan angestochen? Nur 2-mal, dafür gezielt. Emanuel wird es auch ohne seinen Vater zu etwas bringen. Das ist alles, was Sie zum Tod von Stefan Egli zu sagen haben. Ich habe immer gehofft, dass eines meiner Kinder etwas ganz Besonderes wird. Statistisch gesehen ist das wahrscheinlicher, wenn die Kinder verschiedene Väter haben. Sie haben die Väter nach der Zeugung wie lästige Fliegen verjagt. Sie besuchen mich regelmäßig, aber das geht Sie nichts an. Wann haben Sie Stefan Egli zum letzten Mal gesehen? Vorgestern Abend. Er war bei mir. Wir schauten fern. Ein ganz normaler Fernsehabend. Nein, Stefan war ganz närrisch. Närrisch? Er war begeistert. Wir sahen im Fernsehen eine neue Show. Da kann man Millionär werden, wenn man ein paar Fragen beantwortet. Und Stefan Egli wusste alle Antworten? Nein, aber er kannte den Mann, der die Million gewann. Und das hat ihn gefreut? So sehr, dass er alle Nachbarn aufweckte. Ich bin reich, schrie er und tanzte im Wohnzimmer herum. Und was geschah danach? Ich hatte keine Lust auf Sex und setzte ihn vor die Tür. Und jetzt muss ich einkaufen. Mit 4 Kindern muss ich mir den Tagesablauf genau einteilen. Offenbar hatte sie wieder keine Lust auf Sex und setzte mich deshalb ebenfalls vor die Tür. Ich hatte immerhin einen neuen Anhaltspunkt. In einer Bar traf ich auf eine ehemalige Klientin. Wir genehmigten uns einen Whisky und danach genehmigten wir uns noch etwas anderes. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Vertrag, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Vertrag, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah. Frau Altweg vermisst ihren Freund und befürchtet, dass ihm etwas zugestoßen ist. Maloney befragt die Eltern des verschwundenen Stefan Egli und stößt schon bald auf eine Leiche. In der Waschküche wird Egli erstochen aufgefunden. Während die Polizei im Dunkeln tappt und sich Maloneys Klientin mit Atemübungen die Trauer vom Leibe hält, erfährt Maloney, dass der Tote eine Beziehung zu einer anderen Frau pflegte. Nadine Fessler berichtet Maloney über ihren Sohn und eine Spielshow im Fernsehen, in der Stefan Egli einen alten Bekannten wiedererkannte. Der Millionär lebte in einer Bruchbude in einem Quartier, in dem die meisten Passanten entweder drogensüchtig oder Zivilfahnder waren. Eines der Zimmer wies einen Wasserschaden auf. Die Decke hing durch und es roch modrig. Fritz Nötzli zeigte mir alles ausgiebig und ungefragt. Ich habe mich nie beklagt und ich habe nie unnötig Sozialhilfe beansprucht. Meine Zeit im Gefängnis habe ich für meine Läuterung genutzt. Ich las täglich mehrere Stunden in Nachschlafewerken. So habe ich mir das Wissen angeeignet, das es mir ermöglichte, die Million zu gewinnen. Schreiben Sie ruhig, dass ich ein Randständiger bin. Ein Aussätziger, ein Parasit, aber jetzt bin ich reich und alle kennen mich mal. An jenem Abend fieberten Tausende von Menschen vor dem Fernseher mit. Einer davon war auch Stefan Egli. Der Name sagt mir nichts. Die Einschaltquote war nicht so toll wegen des Fußballspiels. Aber das ist ja egal. Ich schaue sowieso nicht fern. Blättere lieber in Zeitschriften. Schaue mir all die tollen Frauen an, die ich mir jetzt leisten kann. Für die tollen Frauen sollten Sie sich regelmäßig waschen und das Hemd wenigstens alle 3 Monate wechseln. Schmutz ist keine Schande. Die meisten Menschen tragen den Dreck in sich drin. Ich möchte wissen, weshalb sich Stefan Egli so sehr über Ihren Erfolg gefreut hat. Woher soll ich das wissen? Er hat Sie wiedererkannt und gesagt, dass er dank Ihnen reich wird. Tatsächlich? Da bin ich froh, mein Geld mit jemandem zu teilen. Schreiben Sie das. Wir können alle mal. Ich erklärte ihm, dass ich nicht vorhatte, auch nur eine Zeile über ihn zu schreiben. Er reagierte beleidigt und kam mir so nahe, dass ich Atemnot bekam. Meine Klientin hatte keinen Bedarf mehr für Atemübungen. Sie schien sich bereits wieder bestens zu amüsieren. Das ist Alain. Wir haben uns gestern im Kino kennengelernt. Er ist viel jünger als Stefan. Das ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Bis jetzt stand ich auf ältere Männer. Du hast dich falsch ernährt. Was wir essen, bestimmt unser Bewusstsein. Wenn ich Fisch esse, dann werde ich schweigsam und ich entgleite jede Frau. Vorher oder nachher? Wenn ein Mann Eier isst und dann mit einer Frau schnick, schnick, schnack, schnack, Sie wissen schon, und dann wird die Frau schwanger. Und wenn er vorher zwei Eier isst, kriegt sie Zwillingshühner. Du hast doch hoffentlich gestern keine Eier gegessen, oder? Den Fehler habe ich nur ein einziges Mal gemacht. Alain ist Vater von einer Tochter. Offenbar interessiert es sie nicht mehr, wer ihren geliebten Stefan umgebracht hat. Ich muss jetzt etwas essen. Ein frischer Salat hilft gegen Trauer und schützt vor Schuldgefühlen. Ich musste mir eingestehen, dass ich gewisse Exemplare der jüngeren Generation genauso wenig verstand wie die Faszination des Pfahlsitzens und ähnliche Trendsportarten. Der Vater des Toten teilte mit mir die Zuneigung zu gewissen Getränken. Für einen guten Bourbon könnte ich sterben. Stefan trank lieber Brandy. Ich habe in seinen Unterlagen etwas gefunden, das die Polizei interessieren wird. Und mir verraten Sie nicht, was es ist. Ein Vertrag. Machen Sie es nicht unnötig spannend. Was steht in dem Vertrag? Haben Sie die Millionenshow gesehen? Die Sendung, in der Fritz Nützli 1 Million gewann. Stefan hat Fritz Nützli vor einigen Jahren Geld geliehen. Ich dachte, Ihr Sohn war selber ständig pleite. Die 1000 Franken hat er sich bei mir geborgt. Der Nützli hat dafür einen Vertrag unterzeichnet. Er verpflichtete sich, meinem Sohn aus einem allfälligen Gewinn, aus einer Lotterie oder einem Spiel, um 80% abzugeben. Egal, wann dieser Gewinn erfolgt und wie hoch er ist. So ist's. Das heißt, Ihr Sohn hätte von der Million Vettel 800.000 beanspruchen können. Ist das kein Grund, jemanden zu töten? Dieser Vertrag und der Eindruck, den Fritz Nützli auf mich hinterlassen hatte, stimmten mich nachdenklich. Als ich erneut in der Bruchbude auftauchte, war Nützli bereits dabei, sich zu rechtfertigen. Hatte sich Stefan Egli bei Ihnen gemeldet? Ja, ich hatte das alles längst vergessen. Auch Stefan, obwohl er mir damals tatsächlich aus der Patsche half. Ich hatte vor, ihm die 1000 samt Zinsen zurückzuzahlen. Ich hätte ihm 5000 gegeben. Er aber wollte mehr. Überlassen Sie mir die Fragen, Maloney. Ich habe vor ein paar Wochen einen Kurs besucht, in dem die neuesten Feuermethoden aus Amerika vorgestellt wurden. Mit Schlagstock und finalem Rettungsschuss. Mit Psychologie, Maloney. Man muss den Täter in Sicherheit wiegen. Was für ein prächtiges Wetter. Finden Sie nicht, Herr Nützli? 30 Grad im Schatten, die Meeresbrandung und all die schönen Frauen in ihren knappen Badekleidern. Es regnet und das Meer ist weit entfernt. Vermutlich stammen die neuesten Verhörmethoden aus Kalifornien. Zugegeben, man muss das noch ein wenig anpassen, aber egal, Maloney, jetzt ist ein Versuch wert. Wir möchten Sie nicht verhaften, Herr Nützli. Nur ein wenig mit Ihnen reden. Ich habe ein Alibi. Das macht nichts, Herr Nützli. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Diesen Film zum Beispiel. American Beauty. 5 Oscars. Apropos Oscar. Sie haben nicht zufällig diesen Stefan umgebracht? Ach. Die neuesten Verhörmethoden endeten damit, dass der Polizist nach gut einer halben Stunde die Nerven verlor und seine Dienstwaffe zückte, weil Fritz Nützli innervierend oft betonte, dass er für die Tatzeit ein Alibi hatte. Nachforschungen ergaben, dass dies tatsächlich zutraf. Es gibt noch eine andere Spur, Maloney. Wir haben an den Kleidern des Toten Spuren von Babypuder gefunden. Und an diesem Babypuder fanden wir winzige Spuren einer fremden DNS. Der Mörder, Maloney, Er muss tagtäglich mit Babypuder in Kontakt kommen. Dann nichts wie auf zur lebensfrohen Mörderin. Sie kennen eine Frau, die Babypuder benutzt? Privatdetektive sollten sich nicht fortpflanzen, Maloney. Das ist ungesund für das Staatswesen. Wir besuchten gemeinsam Frau Fessler und trafen auf den Mann, der vor dem Sex keine Eier mehr aß. Er saß konsterniert auf dem Sofa, während Frau Fessler fröhlich in einen Apfel biss. Nadine hat mir gestanden, dass sie Stefan Egli getötet hat. Aus Eifersucht. Er wollte mich verlassen. Stefan Egli. Sie hat ihn geliebt. Ausgerechnet ihn. 20 Jahre älter, eine verkrachte Existenz. Er sagte, dass er reich werde, dass er von der Million den Löwenanteil abkriegt. Und er sagte, dass er mich verlassen werde. Ein neues Leben wollte er beginnen mit dieser Doris. Das verstehe ich nicht. Welche Doris kriegt eine Million, wenn sie mit einem Löwen ein neues Teilleben beginnt? Und was geschieht jetzt mit meinen Kindern? Ich werde die anderen drei adoptieren. Doris ist damit einverstanden. Wenn du noch einmal diesen Namen erwähnst, werde ich die Frau töten. Sie werden niemanden töten. Ich schlage vor, dass wir uns jetzt ein wenig über American Football unterhalten. Was halten Sie vom neuen Quarterback, Frau Fessler? Sie schaute ihn fassungslos an. Die neuen Verhörmethoden aus den USA führten dazu, dass sich der Polizist in immer entlegenere Gebiete menschlichen Wissens verirrte und schließlich in einer Sackgasse aus Kreuzworträtsel und Kickgoal stecken blieb. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Vertrag, dritter und letzter Teil.